Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Google ist seit einiger Zeit dabei, seine künstliche Intelligenz zu trainieren und mit Informationen zu füttern, habt ihr sicherlich mitbekommen. Die neuronalen Netze des Supercomputers sollen dabei genau wie wir, wie ein Mensch auch, immer mehr dazulernen. So bringt Google zum Beispiel seiner künstlichen Intelligenz Schachspielen bei oder der Supercomputer, der lernt Gesichter zu erkennen. Google füttert seine künstliche Intelligenz aber auch ja mit diversen anderen Daten, zum Beispiel über Krebs. Und wie wir jetzt bekannt wurde, wie wir jetzt mitbekommen haben, gibt Google seiner künstlichen Intelligenz auch Obacht Liebesromane zum Lesen. Was genau die künstliche Intelligenz liest und vor allem warum, weiß Netzautorin Martina Schulte. Ja, also Google gibt seiner künstlichen Intelligenz in der Tat seit geraumer Zeit Textpassagen aus erotischen Groschenromanen wie zum Beispiel Unconditional Love, Fatal Desire oder Jacked Up zu lesen. Texte wie zum Beispiel: Ihre Bluse sprang auf. Er wurde bestürmt mit einem Anblick ihrer weißen Haut, die aus einem heißen, pinkfarbenen BH sprang. 2865 solcher Groschenromane hat die arme künstliche Intelligenz schon lesen müssen. Und warum das alles, soll ihr, so berichtet BuzzFeed, helfen, ihre Konversationsfähigkeit zu verbessern. Lesen müssen, da war eine kleine Wertung drin. Das nächste Schachturnier von der künstlichen Intelligenz kann recht lustig sein, vor allem wenn dann gegenüber ein Mensch sitzt und die künstliche Intelligenz dann plötzlich mit Blicken ins Dekolleté ablenkt, könnte sein. Genau, auf jeden Fall. Aber ich meine, das hört sich jetzt auf den ersten Blick alles völlig beknackt an, man denkt, was soll das? Die haben sich immer was dabei gedacht, also diese Groschenromane sollen der künstlichen Intelligenz in der Tat helfen, an der Sprachfähigkeit zu feilen. Bisher sind die Sätze von Googles KI noch so relativ steif und technisch. Und mit diesen Groschenromanen lernt sie jetzt einfache, simple Sätze. Die Sprache in solchen Heftchen, die ist ja nicht besonders komplex, ne? Keine zu langen Sätze, keine zu komplizierten Wörter. Außerdem ähneln die sich ja auch sehr stark. Und deswegen kann das neuronale Netzwerk nach und nach halt den Satzaufbau lernen, Vokabular verbessern. Und nach soll die künstliche Intelligenz dann eben halt Sätze lernen, die normaler menschlicher Sprache wesentlich näher kommen als das, was sie im Moment so drauf hat. Aber korrigier mich, Martina, man könnte ja auch einfach Kinderbücher nehmen oder Kinderlese-Lernbücher nehmen, zum Beispiel Leo Lausemaus, um was beizubringen. Da muss man jetzt nicht irgendwie diese Schundliteratur vorlegen, oder? Ja, also Andre Dye, das ist Googles Software-Ingenieur, der dieses Liebesroman-Projekt geleitet hat, der sagt, ja, könnte man, aber diese Heftchen, die würden besser funktionieren, weil sie, und das ist ein etwas bizarres Zitat, weil sie der künstlichen Intelligenz ein weiteres Spektrum an linguistischen Beispielen liefern, ne? Weil es ist halt nicht so obersimpel wie in so einem Kinderlernbuch, es ist halt schon ein bisschen differenzierter. Und er sagt halt, diese Groschenheftchen seien halt auch deswegen ein super Trainingsmaterial, weil es immer der gleiche Plot ist. Also Leo Mausemaus und die ganzen anderen. Entschuldigung. Die haben halt immer unterschiedliche Plots und Liebesromane sind ja immer gleich. Ne? Frau verliebt sich in Mann, Mann verliebt sich in andere Frau, Romanze, Tragödie. Und die Idee ist halt, wenn die künstliche Intelligenz 1000 solcher Bücher liest, also 2865, dann kann sie halt lernen, welche Sätze eine ähnliche Bedeutung haben, womit man aber dann genau das Gleiche ausdrücken kann. Und dadurch kann sie halt ein menschlicheres Verständnis von Sprache entwickeln. Funktioniert es dann für die künstliche Intelligenz? Also Dai sagt, und darauf müssen wir uns jetzt mal verlassen, dass die künstliche Intelligenz mittlerweile schon ganze Sätze schreiben kann, die denen in den Heftchen ähneln. Und mit diesen neuen Erkenntnissen auf der Festplatte geht es dann jetzt auch ab ins wahre Leben und ran an uns User. Also die Google App soll jetzt verbessert werden. Also die soll jetzt wesentlich menschlicher auftreten in Zukunft. Da sind die Ingenieure noch gar nicht zufrieden mit den Antworten der künstlichen Intelligenz. Und auch die Smart Reply-Funktion des Mail-Clients von Googles Inbox soll verbessert werden. Also es ist dieser Teil, mit dem du automatische Antworten auf deine eingehenden Mails generieren kannst. Und Standard.at schreibt dir jetzt schon, bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen hier das Feintuning im Griff hat, damit die Arbeits-E-Mails nicht plötzlich zu privat werden oder vielleicht auch zu sexy. Ja, heißt aber auch, dass unsere Sprachassistentin uns vielleicht irgendwann mal schwülstig anbaggern werden, wissen wir jetzt warum. Kann denn die künstliche Intelligenz auch, jetzt drehen wir es um, Liebesromane schreiben? Also Dai sagt theoretisch ja, auch wenn er den Beweis nicht antreten wollte, denn es gab ja dieses PR-Desaster von Microsofts Chatbot Tai. Den haben die ja bei Twitter ausgesetzt. Und der hat ja dann angefangen, diese ganzen fremdenfeindlichen und rechten Parolen nachzuplappern, mit denen die User sie bombardiert hatten. Und deswegen sind sie jetzt leider im Test schuldig geblieben. Aber ja, demnächst auf eurem Android-Phone, ne? Bedingungslose Liebe, dann der Titel, oder Tödliche Lust, das sind alles Titel von Groschenromanen. Über mehrere Monate hat wohl Google seine künstliche Intelligenz mit solchen Liebesromanen gefüttert. Informationen waren das von Martina Schulte. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?